alle. Hier melden sich Bömmel, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Kaum hat die Pausenklingel geschrillt, da stürzen mit all den anderen Schülern auch die Funkfüchse aus ihren Klassen auf den Pausenhof. Bömmel und Claudia haben in der 8. Klasse Deutsch gehabt, Bohne und Michael in der 9. Klasse Mathematik. Ja, na endlich. Michael hat schon wieder einen Einser kassiert. Ich weiß nicht, wie du das machst, Michael. Hier, vielleicht gibt dir eine gute Fee, das alles an. Vielleicht einfach durch Lernen. Ach, Quatsch. Bleibt es heute Nachmittag beim Funkspiel im Birkenwald? Wenn ihr vorher die neue KF-Station meines Vaters ansehen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ja. Was ist denn mit Sigi los? Soll das ein Spaß sein? Arme hoch und diese komischen Japsen. Was macht ihr denn da? Genau. Dem ist schlecht geworden. Michael, lauf zum Direx. Ein Krankenwagen muss her. Und zwar sehr schnell. Lass mich doch durch. Ich bin gespannt. Zur Seite. Doch. Ihr sollt zur Seite treten. Macht doch Platz. Habt ihr nicht richtig gehört? Die Pause ist zu Ende. Macht, dass ihr in eure Klassen zurückkommt. Haltet hier keine Maulaffen feil, wenn einem eurer Mitschüler schlecht geworden ist. Ja, ihr vier auch. Auch die Funkfüchse haben hier nichts mehr zu suchen. Wir, ich, Herr Direktor, diese kleinen Tütchen habe ich eben mit dem Taschentuch aus Sigis Hosentasche gezogen. Bömmel, mein Gott. Gib das Zeug her. Und ihr vier solltet umgehend vergessen, was ihr hier gesehen habt. Verstanden? Ja, Vater. Natürlich, Häuptling. Tun wir. Der Krankenwagen kommt herangerollt und Direktor Becker begleitet den Krankentransport. Die nächsten Stunden sind schier endlos, finden die vier Freunde. Aber auch sie gehen schließlich herum. Und die Funkfüchse treffen sich vor der Schule zum gemeinsamen Heimweg in die Papageiensiedlung. Das ist eine große Schweinerei. Unter unseren Augen wird an der Penne ein schwunghafter Handel mit Rauschgift betrieben. Und wir sehen tatenlos zu. Was sollen wir tun? Alle hören und lesen und sehen doch immer wieder, wie schlimm dieses Zeug ist. Dass man davon süchtig wird und vor die Hunde geht. Erinnert ihr euch noch an den dicken Heino? Natürlich, der Kugler. Damals in der Turnhalle ist ihm noch eine Menge von dem Zeug aus der Butterbrotdose gefallen. Mhm. Und wir haben gedacht, er gibt bloß an. Man sagt, er bekäme den Stoff von einem Dealer und verteile ihn hier in der Schule für einen Preis, bei dem für ihn selber ein Gewinn herausschaut. Meint ihr vielleicht den Gerätewart unserer Fußballmannschaft, den man einfach Fußballstiefel um den Hals hängt? Genau den. Den sollten wir uns mal vornehmen und tüchtig ausquetschen. Ich hätte da so ein paar Griffe. So doch nicht. Lasst mich mal. Ich versuche es mit Diplomatie. Wenn er wirklich was weiß, ich werde es schon erfahren. Die Funkfüchse merken anscheinend gar nicht, dass sie sich da auf eine verdammt brenzlige Angelegenheit stürzen wollen. Bohne und Claudia sitzen ebenso wie Michael und Bömmel zum Mittagessen in ihren Wohnungen. Herr Direktor Becker, hier von seinen Kindern nur Häuptling genannt, ist auch schon zu Hause. Wie sieht es mit Siege aus, Häuptling? Es war Rauschgift, nicht wahr? Leider. Und ich muss euch bitten, keiner Menschenseele etwas davon zu erzählen. Ihr habt es doch sicher der Polizei gemeldet, oder? Das haben wir nicht. Auf dringendes Bitten der Eltern haben wir uns an die Drogenberatungsstelle der Kirche gewandt. Und war Sigi dort bekannt? Das darf ich euch nicht sagen. Aber es scheint so, als hätten wir hier erst die Spitze des Eisberges entdeckt. Ein Kollege hat mich auf einen anderen Vorfall aufmerksam gemacht, der schon länger zurückliegt. Er betraf einen anderen Jungen. Du meinst Heino Kugler, der damals gefasst wurde, als er Haschischzigaretten in der Brotbüchse aufbewahrte und verteilte. Woher wisst ihr denn das? Das war doch Tagesgespräch in der ganzen Penne. Und dann ist da noch Georg Rall. Auch er hatte etwas mit Rauschgift zu tun. Also bitte, wetzt eure Zungen nicht an diesem traurigen Fall. Macht die Sache nicht noch schlimmer, indem ihr alles an die große Glocke hängt. Am Nachmittag treffen sich die vier Freunde auf der großen Terrasse bei Michael, um ein ausgedehntes Tischtennismatch zu bestreiten. Jetzt sind Michael und Bohne in der Endausscheidung. Es ist sehr spannend und steht 20-18 für Bohne. Seht mal, wer da kommt. Das wird der dicke Heino sein. Wieso kannst du das sehen? Hast du hinten Augen? Natürlich. Außerdem habe ich ihn eingeladen, hierher zu kommen. Ja, bist du denn vom wilden Affen gebissen? Nun weiß er doch, dass irgendwas im Busch ist. Ach was, er hat mich doch wegen Mathe um Rat gefragt. Er hat was? Ausgerechnet Heino fragt einen 2 Jahre jüngeren Schüler in Mathe um Rat? Tag, Heino. Schön, dass du kommst. Tag. Bohne und Bömmel kennst du ja. Mhm. Tag, Heino. Das ist Claudia, Bohnes Schwester. Ach ja, der Delfin, der so fabelhaft schwimmen kann. Ich dachte, du wärst allein. Dann geh ich doch lieber wieder. Moment, bleib doch. Wir gehen da drüben vor das Gebüsch. Da kann ich dir in Ruhe die Aufgabe erklären. Ist gut. Dann mal los. Warte noch einen Augenblick. Ich muss nur die Kissen aufklopfen. Michael und Heino haben sich inzwischen hingesetzt. Sie sind weit genug von den anderen entfernt. Ihr Gespräch kann also nicht belauscht werden. Oder doch? Wie ist es nun mit der Aufgabe? Oder hast du noch etwas anderes auf dem Herzen? Du bist ein fixer Bursche. Und du bist auch ein fixer, mein Bursche. Wo ist der Stoff? Du meinst die beiden durchsichtigen Tüten mit dem weißen Pulver? Genau die. Ich habe sie Siege gegeben, weil er dringend Stoff brauchte. Aber dann klappte er zusammen und ich sah, dass du ihm die Tüten aus der Tasche gefischt hast. Ich habe sie behalten. Immerhin wäre es nicht gut gewesen, wenn man das Zeug in seiner Tasche gefunden hätte. Und außerdem habe ich mir damit ein paar kostenlose Trips verdient. Aber ich habe von Sigi noch nicht das Geld bekommen. Du musst mir entweder das Geld oder den Stoff geben, ist das klar? Das ist nicht klar. Ich habe den Stoff. Und was machst du nun? Ich mache gar nichts. Ich melde weiter. Und wenn dir dann Big Head auf deinen Kopf steigt, bist du selber dran schuld. Das würde ich nicht tun an seiner Stelle. Nun hast du den Namen genannt und damit zugegeben, dass du den Dealer kennst und... Und keiner hat es gehört, außer dir. Du kommst dir wohl weiß der Teufel wie schlau vor, nachdem ihr damals die Einbrecherbande geschnappt habt. Hier hast du es aber mit Profis zu tun, verstehst du? Wir sind aber auch nicht schlecht, lieber Heino. Schau mal, was ich hier Schönes habe. Ein paar kostenlose Trips verdient. Aber ich habe von Sigi noch nicht das Geld bekommen. Du hast alles auf Band aufgenommen? Das Geld oder den Stoff geben. Also, hör mal, wir können uns doch einigen. Die übrigen wissen nichts davon? Keiner. Es ist alles auf meinem Mist gewachsen, Heino. Ich wollte mir nur eine Quelle sichern, bei der ich billig an Stoff kommen kann. Und die habe ich ja nun offenbar gefunden, oder nicht? Hey, was habt ihr denn da zu Geheimnissen? Na schon gut, noch eine Minute. Also, wann kann ich den Stoff bekommen? Ich denke an Hasch. Morgen, wenn du willst. Du bekommst es in Zigarettenform und zu Vorzugspreisen. Okay, dann werde ich Claudia schicken. Hey, du spinnst wohl. Eine Langhaarige zu schicken, das ist schizophren. Hast du eine Ahnung? Sie macht mit und ist der beste Verteiler, den du dir denken kannst. Na schön. Wenn du meinst und wenn Bekehrt einverstanden ist, aber zu den anderen kein Wort. Nicht eines. Und wo kann Claudia Bekehrt treffen? Das erfährt sie morgen in der großen Pause. Ich werde ihr einen Zettel zustecken. Aber denk dran. Big Head kann verdammt unangenehm werden, wenn jemand nicht dicht hält. Als sich die Funkfüchse am nächsten Morgen in der Schule treffen, gestehen sie sich gegenseitig, dass sie nicht sehr ruhig geschlafen haben. Und heute soll Claudia in die Höhle des Löwen eindringen? Ich hab Schiss, dass etwas dabei passiert. Ach, was soll denn dabei schon groß passieren? Wir werden dabei sein, uns mit unseren Handgurken auf die Lauer legen und notfalls können wir sofort die Polizei verständigen, wenn Claudia nicht rechtzeitig wieder zum Vorschein kommt. Und außerdem, wenn Not am Mann ist, kann Claudia das dem Dealer ruhig sagen. Trotzdem fühle ich mich auch ein bisschen belämmert. Schließlich muss ich das alles auf meine Kappe nehmen. Das brauchst du doch nicht. Schließlich gehe ich ja freiwillig zum Dealer, Big Head oder wie er heißt. Und ich werde schon aufpassen, dass mir nichts zustößt. Ich werde auf alle Fälle meine Umhängetasche mitnehmen und die Spraydose darin verstauen. Die mit dem Totenkopfaufdruck. Wenn es notwendig werden sollte, habe ich dann eine Schreckwaffe in der Hand. Na, gute Idee. Und wenn wir mit unseren Funkgeräten dabei sind, dürfte eigentlich nichts passieren. Die Sache ist also abgemacht. Heino kommt. Warum läufst du eigentlich dauernd mit diesen alten Fußballstiefeln herum? Ich richte sie wieder her, ist doch klar. Schließlich bin ich Gerätewart der Schulmannschaft. Diese beiden Paare habe ich vom Trainer bekommen. Na, dann sieh zu, dass du den Dreck rasch runterkriegst. So ein blöder Hammel, sich mit den dreckigen Schuhen anderer abzumühen. Der muss doch an totalem Intelligenzschwund leiden. Das ist so sein spezieller Vogel. Aber nun sieh endlich nach, was auf dem Zettel steht. Ja, Moment, hier steht Wiener Waldstuben, Rauchstraße 12, 16 Uhr allein. Auf Tennisball achten. Das ist fast im Stadtzentrum. In der Nähe ist eine Grünanlage mit Springbrunnen. Da finden wir bestimmt ein gutes Versteck. Und was soll das heißen? Auf Tennisball achten? Das ist bestimmt so eine Art Erkennungszeichen. Wie solltest du sonst Big Head erkennen? Vielleicht hat er einen Wasserkopf. Big Head bedeutet doch einfach nur großer Boss. Am frühen Nachmittag wollen die drei Jungs die Umgebung des Wienerwald-Restaurants auskundschaften. Claudia gibt sich inzwischen viel Mühe mit ihrem Äußeren. Na, schließlich will sie ja nicht wie ein kleines Schulmädchen aussehen, sondern wie eine aufgetakelte Person, die auch mit Haschisch umzugehen gewohnt ist. Michael ist mit seinem Mofa losgefahren. Die anderen nehmen den Bus, um rechtzeitig in der Grünanlage mit dem Springbrunnen zu sein. Hast du denn kein bisschen Angst? Natürlich habe ich Schiss. Aber wenn ihr drei in der Nähe seid, dann fühle ich mich schon wieder sicherer. Na gut, aber wenn du merkst, dass die Sache entgleist, dann raus aus dem Zug. Ich werde schon rechtzeitig die Notbremse ziehen. Also, ich habe schon alles in Augenschein genommen. Bömmel hält am besten den Vordereingang unter Kontrolle. Dann gibt es noch einen Hofeingang für Lieferanten. Dort sollte Bohnewache stehen. Ich gehe vorher ins Restaurant und beziehe Posten. Im Restaurant? Ja, wir werden diesen Big Cat beobachten. Und wenn er aufbricht, werde ich ihn mit dem Mofa folgen. Mhm. Er steht hinter dem Haus. Von dort aus kann ich auch den Parkplatz überblicken und werde euch dann die Autonummer von Big Cat durchgeben. Gut. Der kommt sicher mit dem Auto. Außerdem habe ich das Mini-Diktiergerät meines Vaters ausgeliehen. Es ist klasse. Nimmt Gespräche noch aus 3 Metern Distanz auf. Oh. Claudia, du musst dich bitte mit dem Rücken zu mir in die Nebennische setzen. Hm, wieso das? Weil dann der Dealer in Richtung Diktiergerät sprechen muss. Ich werde auf alle Fälle versuchen, ihm einiges zu entlocken, was wichtig ist. Ist doch klar. Aber Vorsicht, mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen. Sonst würden sie ja nicht die Krankheit und den Tod so vieler Menschen in Kauf nehmen. Nur um ihr Zeug zu verkaufen. Also dann los. Und bei Gefahr sofort Verständigung durch unsere Handgurken. Michael verschwand als Erster in Richtung Restaurant. Die beiden Jungen folgten und Claudia machte den Schluss. Als sie zur Straße einschwenkte, sah sie bereits Bömmel und Bohne auf einer Bank sitzen. Als sie ein paar Minuten nach 4 das Restaurant betritt, wird sie von einem jungen Kellner begrüßt. Sie setzt sich so, dass sie die Tür im Auge behalten kann. Michael hat sie mit einem schnellen Seitenblick entdeckt. Ach, das ist ganz schön beruhigend. Die Tür wird aufgestoßen und ein mittelgroßer, breitschultriger, bulliger Mann im hellen Sommeranzug kommt herein. In der Hand hält er einen Tennisball. Claudia erhebt sich halb und nickt ihm lächelnd zu. Betont lässig kommt er auf sie zugeschlendert und lässt sich ihr gegenüber nieder. Das nenne ich Pünktlichkeit. Was man von Ihnen nicht sagen kann. Na komm zur Sache, Schätzchen. Du willst Stoff von mir, hat mir Heino gesagt. Ich eigentlich nicht, aber mein Freund Michael. Ich besorge ihm ab und zu etwas, aber er muss es jetzt dauernd haben. Ja, dann seid ihr bei mir richtig. Vorausgesetzt, ihr wollt mich nicht aufs Kreuz legen. Das haben schon viele versucht. Aber die sieht man jetzt seltener. Und was soll der Stoff kosten? Na, was kannst du anbieten? Vielleicht kannst du Prozente kriegen, wenn du freundlicher zu mir bist. Darüber reden wir später. Also dann los, fahren wir. Ich wollte hier nur den Stoff abholen und nicht... Ahnungsloser Engel. Du glaubst doch nicht, dass ich ihn in der Tasche mit mir rumtrage. Das wäre wirklich zu hirnrissig. Also schön, ich gehe mit, wenn es nicht zu lange dauert. Mein Freund will mich in einer halben Stunde am Springbrunnen abholen. Er weiß natürlich, dass ich hier bin. Mhm. Kleine Rückversicherung, wie im Krimi, was? Aber das ist bei mir nicht nötig. Ich bin in dieser Hinsicht pingelig. Ich verkaufe meine Ware, kassiere mein Geld und damit basta. Also, kommst du mit? Claudia zögert einen Moment. Dann nickt sie entschlossen. Die beiden gehen zur Hintertür. Ganz dicht kommen sie an Michael vorbei, der sich hinter seiner Zeitung vergraben und das laufende Diktiergerät auf dem Sitz neben sich mit seiner Jacke abgedeckt hat. Michael schaltet das Gerät aus, legt ein 5-Mark-Stück auf den Tisch und eilt ans Fenster, das auf den Parkplatz hinausgeht. Er sieht noch, wie der Sonnenbrillentyp die Tür von einem silbernen Porsche aufreißt und Claudia zum Einsteigen auffordert. Als der Wagen dreht, kann Michael die Nummer sehen. AS 201. Schnell greift er nach seiner Handgurke. Funkfuchs 2 an alle Füchse. Sie sind unterwegs im Silber-Porsche Nummer AS 201. Ich folge mit Mofa. Ruf euch am Ziel. Bitte bleibt auf Empfang. Ende. Natürlich hat Michael bei seiner Verfolgungsjagd keine Chance gegen den schnellen Wagen. Aber die vielen Ampeln hier mitten in der Stadt kommen ihm zur Hilfe. Glücklicherweise ist die Straße schmal. Der Porsche muss hinter einem schwer beladenen Lastwagen sein Tempo verringern und Michael kann aufschließen. Der Porsche fährt in die Einfahrt einer offenbar unbewohnten, ziemlich heruntergekommenen Villa. Michael rattert vorbei und sieht mit einem halben Blick, dass Claudia soeben aus dem Auto klettert. Fuchs 2 in alle Füchse, wir sind am Ziel. Fuchs 1 und Fuchs 2, 10 bis 20, melden. Fuchs 2 in alle Füchse, 10 bis 20 ist Friedrichstraße 4, Ausfallstraße nach Süden. Hinter der Ampel nach etwa 1 Kilometer rechts abbiegen. Nach 100 Metern steht links abbruchreife Villa. Big Cat ist mit Delphine im Haus. Ich stehe im Feldweg, 50 Meter weiter links hinter der Mauer. Kommt schnell! 5-6-1 und 5-2, verstanden. Kommen mit Taxi, fahren noch 100 Meter an dir vorbei. Roger! 5-6-2 an Füchse. Habe verstanden. Roger. eine Bruchbude. Das ist nur äußerlich, Puppe. Warte erst, bis du den Salon und die hübschen Schlafzimmer siehst. Ich weiß nicht, ich werde besser hier unten warten. Also, was willst du zahlen und wie viel Haschstängel willst du haben? Dies Hasch ist 40 Mal wirksamer als der übliche Stoff. Obgleich der rauchende Hascher keine Nebenwirkungen verspürt. Er raucht fleißig weiter. Bis zur endgültigen Höllenfahrt. Hat Siegebrückner auch? Natürlich hat er, sonst wäre er doch nicht aus den Pantinen gekippt. Also, wie viel soll es sein? Ich dachte an 2 Päckchen, zu je 20 Stück. Hast du den Zaster überhaupt dabei? Ich dachte, dass ich erst mal fragen sollte. Ich habe 100 Mark dabei und... Aber du willst mich wohl auf den Arm nehmen, was? Mir scheint beinahe, dass du nach dem Unfall von Sigi Brückner spionierst. Ist er etwa dein Freund? Unsinn! Ich kannte diesen Sigi überhaupt nicht. Heino Kugler hat mir den Tipp mit ihnen gegeben, das ist alles. Und warum hast du deinen Freund mitgebracht? Du solltest doch allein kommen. Michael wollte dabei sein. Er hatte Bammel, dass nicht alles klar gehen würde. Er war also auch im Wienerwald? Ja, ja, aber er konnte uns unmöglich folgen. Na schön, gehen wir noch. Los, vorwärts, beweg dich. Claudia ist also hereingefallen auf die plumpe Frage von Big Head und hat verraten, dass Michael sie beobachtet hat. Der wasserstoffblonde Dealer greift sich das Mädchen und versucht, sie zu küssen. Da reißt Claudia ihren Beutel auf, holt die Flasche mit dem Giftetikett heraus und zielt auf Big Head. Der schlägt mit einem geschickten Hieb die scheinbar so gefährliche Spraydose aus Claudias Hand. Hilfe! Hilfe! So, hier kannst du dir die Lunge aus dem Hals schreien, hier hört dich niemand. Los, rauf hier! Da, rein ins Zimmer. Los, Beeilung! Die Fenster sind dicht vernagelt. Die Tür ist ebenfalls dicht. Hier kommst du nicht eher wieder raus, bis du ausgespuckt hast, was du weißt und was ihr von uns wollt. Heino hat mir schon berichtet, wie dein sauberer Freund ihn mit dem Tonband aufs Kreuz gelegt hat. Wenn er die Tonbandaufnahme herausgibt, werden wir dich wieder freilassen. Wenn nicht, Pech für dich. Inzwischen sind Bömmel und Bohne mit dem Taxi eingetroffen. Schnell verständigen sie sich mit Michael darüber, dass der Porsche noch vor dem Haus steht und dass von Claudia nichts wieder zu sehen gewesen ist. Man beschließt, dass Bömmel ins Haus gehen soll. Er steckt die Handgurke unter sein Hemd und betritt das Haus. Bohne und Michael können aus einem riesigen Fliederbusch heraus den Vorplatz und die Haustür beobachten. Nach wenigen Minuten kommt ein schweres Motorrad herangebraust und hält neben dem silbernen Auto. Ein in schwarzes Leder gekleideter Bursche bockt die Maschine auf, legt seinen roten Sturzhelm auf den Sitz und geht in das Haus. Was will der Typ denn hier? Rufe Bömmelmensch, Gefahr! Fuchs 2 und Fuchs 1. Jüngling auf Feuerstuhl gekommen. Betritt das Haus. 10 bis 30. Ich wiederhole, 10 bis 30. Roger. 5 Fuchs 1 und alle Füchse, verstanden. Was kriegst du da herum? Greif ihn dir, Herbert. An alle, 10 bis 33. 10 bis 33. 10 bis 33. Er hat um Hilfe gerufen. Er sitzt in der Klemme. Wir müssen rein. Halt! Los. Wir müssen abwarten, damit wir nicht auch noch in die Falle laufen, Mensch. Genug. So, und nun zu dir, Rotschopf. Du spionierst hier also herum. Willst du uns aufs Kreuz legen? Spionieren? Was wollte ich wohl spionieren? Ich wollte nur fragen, wo hier in der Nähe Familie Tulpenfeld wohnt. Ich habe die ganze Straße abgesucht und... Wenn du uns weiter verarschen willst, soll es dir verdammt leid tun. Ich wollte wirklich nur nach Tulpenfeld fragen und... Hör mal, du Feuermelder. Dazu brauchst du doch nicht mit dieser Quasselbüchse rumzulaufen und dich mit den anderen verständigen. Auf den Arm nehmen kannst du uns ja, wenn du stark genug bist. Aber nicht auch noch schaukeln. Also raus mit der Wahrheit. Sonst verpulen wir dir ein paar Schwinger, dass du den Himmel für einen Dudelsack ansiehst. Also gut, ich sag alles. Ich habe mit meinem Freund dieses Haus gesehen und mir gedacht, dass wir es besetzen könnten, wenn es noch einigermaßen wohnlich ist. Und da haben sie mich vorgeschickt, um nachzusehen, ob die Luft rein ist. Dann sag deinem Freund, dass sich hier nichts tut. Wir wohnen hier, verstanden? Verstanden, das geht klar und ich... In diesem Augenblick schreit Claudia oben laut um Hilfe. Als Bömmel das hört, will er an dem Sonnenbrillentyp vorbei nach oben stürmen. Der aber stellt ihm ein Bein und Bömmel knallt direkt vor den Treppenstufen auf den Boden. Sie ergreifen Bömmel an Schultern und Beinen, schleppen ihn ins Obergeschoss und öffnen die Tür, hinter der Claudia hockt. Als sie Bömmel ins Zimmer purzeln lassen, schreit Claudia entsetzt auf. Was ist mit ihm? Keine Bange, holde Dame. Er wird bald wieder lebendig werden. Und nun, auf Nimmerwiedersehen. Er schlägt die Tür zu, verschließt sie wieder. Aus dem Keller holt er eine große Reisetasche und läuft damit vor die Tür, wo Herbert schon nervös auf ihn wartet. Rausch ab und fahr zu Heino Kugler. Dort wartest du, bis ich euch anrufe. Ist das klar? Ganz klar, Big Head. Bin ich froh, sie haben die beiden nicht mitgenommen. Los, nichts wie rein. Wir sollten es erstmal durch die Handgurken versuchen. Funkfuchs 2 und Fuchs 1, kommen. Funkfuchs 1 an Fuchs 2, kommen. Mensch, die hören uns doch nicht. Wir müssen nachsehen. Bohne und Michael sind nun sehr besorgt. Sie dringen in die Villa ein und durchsuchen alle Zimmer im Erdgeschoss. Dir das mal an. Du, das ist Bömmels Handgurke. Die lag hier unter dem Sessel. Sie können nur oben sein. Claudia, Bömmel, wo seid ihr? Claudia! Bömmel! Hier sind wir. Also doch oben. So schnell. Ja. Hilf mir mal. Ja, hier sind wir. Mach doch auf. Was ist mit Bömmel? Er ist hier noch etwas benommen. Denn er hat ein paar Schläge abbekommen und außerdem... Ich bin schon wieder ziemlich klar. Noch nicht im Himmel. Mach doch mal auf. Können vor Lachen. Die ist verschlossen und hat ein Patentschloss. Da tretet sie ein, Mensch. Oh, Gott sei Dank, Michael. Oh, Bohne. Oh, Mann, ich dachte schon, wir müssen hier ewig schmachten. Was ist denn passiert? Warum hat er dich hier eingebuchtet? Später, später. Erst müssen wir hier raus sein. Der bringt es fertig und ruft anonym die Polizei an und die schnappt uns hier als Einbrecher. Hierher. Kommt, hier rüber. Hier steht mein Mofa. Keiner kann uns sehen. Oh, mein Kopf. Setz dich hin, Bömmel. Also, was war? Was ist schiefgelaufen? Claudia erzählt nun der Reihe nach, wie alles vor sich gegangen ist. Also den sehen wir nicht wieder. Der verlegt sein Arbeitsfeld woanders hin. Aber wir haben das Tonband und Heino Kugler. Ich finde, an ihn müssen wir uns jetzt halten. Denn der ist der Unterverteiler für unsere Penne. Wir müssen ihn uns schnappen und ihn dazu bringen, dass er uns das neue Versteck von Big Head verrät. Außerdem haben wir die Autonummer von Big Head. Mhm. Aber offen gesagt, ich bekomme jetzt doch Bammel. Wir können die Sache einfach nicht allein weitermachen. Aber wieso denn das nicht? Na, wenn diese Verfolgung nicht geklappt hätte, wenn wir den silbernen Porsche nicht hätten verfolgen können, dann könnten wir doch jetzt lang nach Claudia suchen. So etwas darf einfach nicht wieder passieren. Mhm. Wir müssen einfach vorsichtiger sein. Aber wir werden die Bande stellen. Wir müssen Heino überführen. Der muss doch den Stoff auch in Zukunft irgendwie loswerden. Ja, wenn wir dahinter kämen, wären wir einen großen Schritt weiter. Na, also gut, ich bin überstimmt. Dann aber nichts wie hin zu Heino Kugler. Möglicherweise können wir etwas über Big Head erfahren. Der wird bestimmt bald bei Heino auftauchen und ihn zur Sau machen, weil er ihm so unsichere Kunden geschickt hat. Also los, auf zu Heino. Er wohnt in diesem riesigen Wohnblock, den man Hannibal nennt. Es genügt, wenn Bömmel und ich dahin gehen. Während Bömmel und ich zu Heino gehen, schieben Claudia und Bohne unten Wache. Und wenn sich der Dealer sehen lässt, müsst ihr uns ein Signal geben. In Ordnung. Also bis dann. Mit Bus und Motorrad gelangen die vier Funkfüchse zu dem großen Wohnturm. In irgendeinem der vielen Stockwerke dieses hässlichen Bauwerkes wohnt also Heino, den sie sich jetzt vorknöpfen wollen. Die Handgurken sollen auf jeden Fall eingeschaltet bleiben. Hier ist der Briefkasten von Heino. Kugler, 8. Stock. Da müssen wir den Lift nehmen. Da drüben ist er. Steht sein Name. Lass uns klingeln. Wir wollen dich kurz sprechen, Heino. Das geht nicht. Ich erwarte Besuch. Halt, stopp. Lass das. Ich hab den Fuß in der Tür. Du lässt uns jetzt rein. Verstanden? Hey, Mann, was soll das? Das ist Hausfriedensbruch. Ich werde... Wir werden. Und zwar werden wir dich auseinandernehmen, du Mistkerl. Du hast Claudia in Gefahr gebracht. Was heißt hier Gefahr? Ihr wolltet doch mit Big Head zusammenkommen. Das habe ich arrangiert, mehr nicht. Wir ahnten ja nicht, dass er das Mädchen verschleppen würde. Weißt du, was auf Mithilfe zur Entführung steht? Ihr seid ja total übergeschnappt. Entführung, das ist nicht Lache. Das Lachen wird dir bald vergehen, das kann ich dir flüstern. Bömmel und Michael drängen sich an Heino vorbei in die Wohnung. Im Zimmer sehen sie auf einem Sessel vier Paar Fußballschuhe, die sehr neu wirken. Bei ihrem Anblick klingelt es bei Michael Alarm. Heino drängelt sich an den beiden vorbei und schaufelt etwas, was auf dem Tisch liegt, mit einer großen Handbewegung in eine lederne Einkaufstasche hinein. Also, was wollt ihr von mir? Dein Boss, der Dealer, hat Claudia in eine leerstehende Villa verschleppt. Zum Glück konnten wir ihr folgen und sie befreien. Du bist der Helfershelfer von diesem Big Head. Wir werden dich der Polizei melden und dann wirst du schon alles ausspucken, was du weißt. Was soll ich denn wissen? Ich habe seit langem nichts mehr mit den Rauschgifthändlern zu tun. Hey, lass die Stiefel liegen. Was gehen nicht meine Klamotten an? Die werden morgen zum Trainingsspiel gebraucht. Lass mich die hübschen Schuhchen doch mal beäugen. Schönes Innenfutter. Da wird doch nicht vielleicht etwas da drin stecken. Hey Mann, lass die Schuhe dort liegen. Ich bin für sie verantwortlich. Ich kann nichts finden. Oh, guck mal, ein Schraubenzieher. Gut. Ganz moderne Fußballstiefel, nicht wahr? Für jedes Wetter geeignet. Morgen wird's trocken, deshalb... Deshalb habe ich die Stollen ausgewechselt. Ach so, das möchte ich auch mal probieren. So einfach geht das. Und was haben wir denn hier für nette weiße Tütchen? Oh, Scheiße. Halt die Klappe und hör auf zu winseln! Michael schraubt jetzt alle Stollen der Stiefel ab. Unter vier Stiefeln findet er mindestens 40 kleine Beutel mit Rauschgift. Dann schaut er sich die große Tasche an und findet hier noch weitere 20 Tüten mit dem gefährlichen weißen Pulver. Du Schweinehund, du hast eine Menge deiner Kameraden auf dem Gewissen und vergießt hier Krokodilstränen. Ich denke, das Zeug ist nicht gefährlich. Ich mach doch auch ab und zu einen Trip und ich bin in Ordnung. Sigi war ein prima Kumpel und einer der besten Schüler. Nun ist er nur noch ein Schatten von dem Sigi, den wir mal gekannt haben. Oh Mann, Schnaps ist genauso gefährlich. Wir sprechen hier von Rauschgift, das du verteilen hilfst. Du bereicherst dich am körperlichen und seelischen Untergang deiner Freunde. Du bist ein Krimineller übelster Sorte. So, und jetzt rufe ich die Polizei. Nein. Heino versucht vor Michael das Telefon zu erreichen. Da klingelt es an der Tür. Heino schießt dorthin und öffnet. Hereinstolziert kommt der Jüngling in Lederkleidung. Herbert. In diesem Moment fällt Bömmel siedend heiß ein, dass er vergessen hat, seine Handgurke einzuschalten. Er reißt förmlich die Antenne heraus und schaltet das Gerät ein. Funkfuchs 2 an Fuchs 1. Der lederne Herbert ist unterwegs zu Heino. Funkfuchs 1 an Fuchs 2. Er ist soeben eingetroffen und unterhält sich mit Michael Roger. Fuchs 2 an Fuchs 1. Wir passen weiter auf, falls auch noch Bekehrt auftauchen sollte. Ende. Sie haben das Versteck gefunden, Herbert. Pack alles in die Tasche. Nun rennt Heino zur Tasche hinüber. Bömmel versperrt ihm den Weg. Plötzlich hält der Lederne ein Stück von einer Fahrradkette in der Hand und schwenkt sie drohend. Bömmel weicht aus, kauert sich hinter einen Sessel und ruft in seine Handgurke. Sofort Polizei verständigen. Hannibal 8. Stock. Schnappt euch das Motorrad. Lasst die Luft raus. Der Lederne Herbert schlägt zu, aber der geschickte Bömmel weicht wieder aus. Er bekommt Herbert in den Schwitzkasten und er und Michael haben den größeren Jungen in ihrer Gewalt. Heino kümmert sich nicht um seinen Genossen. In Windeseile greift er nach den kleinen Tüten mit dem Rauschgift, verstaut sie in der Ledertasche und spurtet zur Tür. Bömmel kann den Ledernen jetzt Michael überlassen und rennt hinter dem Flüchtenden her. Der aber hat schon den Fahrstuhl erwischt und bewegt sich dem Erdgeschoss zu. Funkfuchs 1 an Fuchs 2. Heino kommt mit dem Lift herunter. Er hat das ganze Zeug in der Ledertasche. Aufpassen am Lift! Daraufhin verschieben Claudia und Bohne den Anruf bei der Polizei, um erst einmal unten Heino in Empfang zu nehmen. Aber der Lift rauscht an ihnen vorbei in den Keller. Was tun? Schnell in den Keller! Warte, der Lift kommt wieder zurück. So wollt ihr denn auch hier? Deine Ledertasche. Bitte sehr, die Dame, hier ist sie. Kartoffeln. Was glotzt ihr denn so dämlich? Habt ihr noch nie Kartoffeln gesehen? Neue Ernte, wenn ich nicht irre. Piquette, du liebe Zeit. Hey, ihr drei. Wenn das nicht die Süße ist, die bei mir spionieren wollte. Pass auf, sie haben die Polizei verständigt. Wo ist der Stoff? Alles in der Heizung verbrannt. Kein Beweis mehr vorhanden, Chef. Was? Du bist wohl übergeschnappt. Weißt du, was du da sagst? Mann, ich hab doch nur deine Weisung befolgt, bei Gefahr den Stoff eher zu vernichten, als ihn in falsche Hände fallen zu lassen. Und die beiden hier und ihre Kumpanen, die noch bei Herbert sind, waren haarscharf dran. Nur weil Herbert rechtzeitig kam, konnte ich mit dem Zeug abhauen. Du Idiot! Ich fahr noch. Funkfuchs 2 an Fuchs 1. Bekett kommt nach oben. Haut über die Treppe ab. Wir schicken euch den Lift in den 7. Stock. Da könnt ihr einsteigen. Verstanden, danke. Schließe Funkstelle. Den ledernen Herbert lassen Bömmel und Michael gut verschnürt in Heinos Wohnung zurück. Sie sausen die Treppe hinunter. Da kommt schon der Lift mit Big Head an. Als sie im Erdgeschoss angekommen sind, treffen sie zuerst auf Heino, der sich stöhnend den Magen reibt. Das werdet ihr mir büßen. Glaubt ja nicht, dass Big Head euch nicht erwischt. Und ich werde Anzeige gegen euch erstatten, wegen Hausfriedensbruch. Los, verschwinden wir, ehe der Dealer noch eine Hetzjagd auf uns veranstaltet. Ich hab die Polizei noch nicht verständigt. Wann sollten wir das wohl tun? Es ging doch alles viel zu schnell. Jetzt erstmal nichts wie weg. Wir treffen uns bei mir. Ja. Herr Dummer lässt die vier auf einer Couch gegenüber von seinem Schreibtisch Platz nehmen. Wir sitzen ja hier wie auf der Anklagebank. So ähnlich, nur, dass hier keine Verurteilung ausgesprochen werden soll, sondern nur eine Ermahnung. Michael und Claudia, habt ihr etwa... Ja, Heino hatte schon hier angerufen, als wir noch unterwegs waren. Er hat Vater mitgeteilt, dass er Anzeige gegen uns erstatten würde, wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Körperverletzung? Ihn haben wir doch gar nicht angerührt, nur die Fußballschuhe. Nun hört mal zu. Das, was ihr getan habt, ist aller Ehren wert, aber ihr seid entschieden zu weit gegangen und habt euch selbst in größte Gefahr gebracht. Beweise habt ihr ja jetzt. Vor allem die Autonummer von diesem Dealer. Wir werden also die Polizei verständigen. Ihr habt das Versteck in den Fußballstiefeln entdeckt. Aber wo ist das Zeug jetzt? Es war natürlich ein feiner Trick von Heino, alles zu verbrennen, obwohl er dafür von Bickett fürchterlich zur Sau gemacht worden ist. Seid doch nicht so ordinär mit euren Ausdrücken. Aber die Fußballschuhe sind noch in der Wohnung. Und in denen müssen doch noch Reste des Rauschgifts zu finden sein. Die Polizei kann sowas doch. Also... Noch einmal, langsam zum Hinter die Ohren mitschreiben. Ich melde gleich der Polizei telefonisch alle Fakten. Die Villa in der Friedrichstraße, die Nummer des Porsche, den Ledertyp, Heino Kugler und seine Fußballschuhe. Herr Dummer wird weiter verbunden und hat bald den richtigen Kriminalbeamten als Gesprächspartner. Ihm erzählt er in knappen Worten die Beobachtungen der Funkfüchse. Na? Wie sieht es aus, Vater? Ihr habt ja gehört, was ich berichtet habe. Man wird die Autonummer von Bickett überprüfen, Heino besuchen und den Namen vom ledernen Herbert ausfindig machen. Noch etwas. Ich will euch keine lange Predigt über die Schädlichkeit der Rauschgifte halten, aber ich möchte euch doch genau sagen, was auf jeden wartet, der diesen Mitteln verfällt. Da gibt es eine Gruppe der sogenannten Halluzinogenen, die seelische Veränderungen im Menschen hervorrufen. Wer sie nimmt, erlebt Zeit und Raum völlig anders als wir. Und dann geht es allen so wie Sigi, wenn sie Haschisch rauchen? Die meisten Jungen und Mädchen geben nach ein paar Versuchen das Haschischrauchen wieder auf. Diejenigen, die weitermachen, versuchen auch andere zum Drogengenuss zu bewegen. Dann ist doch auch jedes Mittel recht, um den Verteilern das Handwerk zu legen. Aber nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Am nächsten Morgen schlendert Claudia während der großen Pause suchend über den Schulhof. Wie mag sich Heino wohl heute benehmen? Da kommt er schon auf sie zu und grinst zufrieden. Morgen, Claudia. Du darfst mir glauben, dass ich den Spaß nicht gern mitgemacht habe, aber als wir hörten, dass ihr so hinter der Haschespanne her wart, haben Biket, Herbert und ich die ganze Sache inszeniert und euch wirklich aufs Glatteis geführt. Du willst doch damit wohl nicht sagen, dass die ganze Sache ein einziges Affentheater gewesen ist. Natürlich war es das. Ich hab doch alles vorbereitet und die Stollen extra dafür präparieren lassen. Die Polizei hat sich auch halbtot gelacht, als sie nach eurer Anzeige bei mir aufkreuzte. Sie haben die Tütchen und die Tasche im Keller gefunden und nichts als Puderzuckerreste gefunden. Das war doch kein Spaß. Natürlich hattet ihr alle was zu verbergen. Die Fußballstiefel werden es beweisen. Quatsch. Ihr seid auf unser Spiel hereingefallen. Und das Turmband, das Michael aufgenommen hat? Da hast du ja zugegeben, dass du Sigi das Zeug geliefert hast. Das war doch auch nur Unsinn. Und nun lass es dir gut gehen. Ich will in der wertvollen Pause nicht mit solchen hirnrissigen Geschwätz überschwemmt werden. Und wenn ihr wieder mal einen Krimi erleben wollt, dann kommt zu uns. Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Heino winkt der verdatterten Claudia herablassend zu und stolziert davon. Georg Rall, ein Klassenkamerad von Heino, nähert sich ihm und redet auf ihn ein. Heino sieht sich verstohlen um und zeigt auf eine Ecke des Schulhofes. Da wird Claudia wieder neugierig. Sie läuft aus dem Schulhof heraus, am Zaun entlang und duckt sich hinter eine Hecke. Bist du total übergeschnappt? Ausgerechnet heute kommst du? Verdammt, du hast mir die Glimmstängel versprochen. Ich habe heute um 8 eine Fete, weil meine Eltern nicht da sind. 2 Studenten mit ihren Freundinnen kommen auch. 10 Stück brauche ich. Also gut, aber pass verdammt nochmal besser auf. Ich habe dir doch gestern schon am Telefon gesagt, dass wir erstmal untertauchen müssen. Biket hat die ganze Sache, die die Funkfüchse angerührt haben, nur abgewehrt, indem er bei der Polizei eine fabelhafte Schau abgezogen hat. Boah, toll. Also, komm heute Abend 7:00 zum Honeyball. Warte, bis ich mit dem Müll einmal zu den Abfallboxen gehe. Das Zeug liegt in einer alten, blechernen Tabakdose. Das kennst du ja. Du nimmst dir die Glimmstängel heraus und schickst das Geld morgen per Brief an mein Abholfach im Hauptpostamt, okay? Vielen Dank, Heino. Ich werde... Claudia hat genug gehört. Sie klettert über den Zaun und mischt sich wieder unter die Schüler. Michael und die anderen haben schon nach ihr gesucht. Bohne kennt seine Schwester gut genug, um ihr anzusehen, dass sie etwas zu erzählen hat. Schwesterlein, wie siehst du denn aus? Deine Jeans haben einen Riss und... Ich musste eben mal über den Zaun klettern. Vorher aber habe ich Heino und Georg Rall belauscht. Ja, was war denn? Georg hat für heute Abend 7 Uhr Haschischzigaretten bestellt. Wirklich? Er holt sie sich aus einer alten Tabaksdose, die Heino vor seinem Honeyball in einen Müllcontainer steckt. Das ist ja großartig. Für die Funkfüchse sind noch 4 Stunden zu überstehen, ehe sie den Weg zurück in die Papageiensiedlung antreten können. Nach dem Mittagessen und den Schularbeiten treffen sie sich bei Bohne und Claudia. Tag, ihr beiden. Hallo. Hört mal zu. Ich möchte etwas mit euch besprechen. Ich bekam heute Besuch von Hauptkommissar Büscher vom Rauschgiftdezernat. Er hat mir da unglaubliche Geschichten erzählt. Ihr wäret auf eigene Faust hinter Dealern und Unterverteilern her gewesen. Und das Ganze hätte sich am Ende als Windei entpuppt. Ja, das stimmt, großer Häuptling. Wir wollten die Sache mit Sigi Brückner aufklären. Ich muss euch sehr bitten, keine unbedachten Schritte mehr zu unternehmen. Und macht nicht auf eigene Faust weiter. Die Polizei hält die Schule unter Bewachung. Und lasst bitte Herrn Steigerwald in Ruhe. Wer ist das denn? Das ist der junge Mann, den ihr für den Dealer gehalten habt. Ihm gehört auch die Villa in der Friedrichstraße. Aha, Steigerwald also. Und wo wohnt der Knilch? Herr Steigerwald. Wohnt in der neuen Siedlung am Stadtrand. Pünktlich 7:10 sind die Funkfüchse am Hochhaus Honeyball. Dort hocken sie sich hinter die Haselnussbüsche, stimmen ihre Funksprechgeräte ab und überlegen, dass sie auf irgendeine Weise versuchen wollen, die Haschischzigaretten mit richtigen Zigaretten zu vertauschen, ehe Georg Rall sie in die Finger bekommt. Sie hoffen, dass Georg sich wütend beschweren wird, wenn er den Betrug merkt. Er wird dazu die Rauschgiftbande aufsuchen. Die Funkfüchse brauchen ihm dann nur zu folgen und haben die Bande. Wenn sie soweit sind, brauchen sie nur noch die Polizei zu verständigen. Und nun? Jedenfalls werden wir uns nicht wieder so in Gefahr begeben wie gestern. Ja, stimmt. Da kommt Heino. Sieht aus wie Papier, was er da in die Tonne schmeißt. Da hinten ist auch Georg. Heino verschwindet im Haus, nachdem er Georg gesehen hat. Georg geht auf die Abfallkästen zu. Da tritt ihm eine Frau in den Weg. Sie fragt Georg etwas. So ist er für ein paar Minuten aufgehalten. Da rennt Bohne tiefgeduckt los, wühlt in der vordersten Mülltonne herum und hat schon die Tabaksdose in der Hand. Los, den Rall aufhalten. Lauf, Claudia. Hallo, Georg. Wo brennt's? Ich hab gehört, dass bei dir eine Fete steigt. Kann man da nicht mitmachen? Nichts zu machen, wir sind komplett. Schade. Na, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß. Inzwischen haben Michael und Bohne die Zigaretten aus ihrem Päckchen mit jenen aus der Tabaksdose vertauscht und die Dose wieder im Müllcontainer untergebracht. Als Bohne vorsichtig den Deckel schloss, um kein Geräusch zu machen, kam Georg schon um die Ecke. Bohne musste sich zu Boden werfen, um nicht entdeckt zu werden. Georg Rall kramte in den Papierbergen herum, fand die Tabaksdose, warf einen Blick hinein und pfiff befriedigt vor sich hin. Na, wenn der gewusst hätte. Dann schlenderte er betont lässig zu seinem Motorrad und fuhr davon. Alles klar, die Mine ist gelegt. Wenn sie die Glimmstänge rauchen und keinen Erfolg verspüren, wird Georg sicher sauer werden und Heino besuchen. Deshalb muss einer heute Abend hier mit der Handgurke stehen. Mhm. Die anderen gehen vor Georg Ralls Haus. Er steht zwei Straßen weiter an der Ecke. Gut. Das Parfümeriegeschäft, wisst ihr? Gut, dann also mit eingeschalteten Handgurken Punkt 9 Uhr auf Position. Bis 10 haben sich die vier Funkfüchse heute Ausgang erbeten. Kurz vor 9 setzen sich Claudia und Bömmel auf eine alte Betonröhre, von der aus sie den Eingang von Hannibal, dem Hochhaus, in dem Heino wohnt, überblicken können. Michael und Bohne stehen vor Georgs Elternhaus. Funkfuchs 1 und Fuchs 2 sitzen auf Betonröhre vom Hochhaus. Ist Leitstärke? Greifraucher schon gesichtet? Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Standort vor Beobachtungsprojekt. Handgucke immer empfangsbereit. Roger. Funkfuchs 1 und Fuchs 2. Höre dich gut. Bleib auf Station. Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Schweige, bis neue Nachrichten vorliegen. Bleibe auf Empfang. Hier, Bohne, nimm mal das Sprechgerät. Ich will mal sehen, ob es von der Party etwas durchs Fenster zu sehen gibt. Bin ich müde. Sag mal, hast du was gesehen? Ja, gehört. Sie machen einen ganz fürchterlichen Lärm, aber das stört offenbar niemanden im Haus. Den schnapp ich mir und mach ihn zur Schnecke. Seid so nett und geht wieder rein. Nehmt euch was zu trinken. Ich komm gleich wieder. Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Georg in blauer Ente soeben abgefahren. Will wohl Heino besuchen. Wird in wenigen Minuten da sein. Georg fluchte mordsmäßig und will Heino an den Kragen. Wetten, dass sich bald was tut? Hoffentlich. Wir sind hier bald eingeschlafen. Dann wacht auf und passt vor allem gut auf. Das, Georg. Hier, Claudia, pass am Gerät auf. Ich fahre auch nach oben und höre mich ein bisschen um. Muss das sein? Vielleicht habe ich Glück. Wenn etwas passiert, verständigst du sofort, Bohne. Der Lift ist im 8. Stock. Muss ihn runterholen. Fünfter Stock. Siebter Stock. Achter. Durch die Tür ist überhaupt nichts zu hören. Zu dumm. Oh, verdammt, das wäre beinahe schief gegangen. Aber hier in der Ecke sieht man mich wohl nicht. Wirklich glauben, es war echtes Gras in den Zigaretten. Ich würde doch nie auf die Idee kommen, dich zu bescheißen. Dann war es Biquette, der verdammte Sau, und will uns alle für dumm verkaufen, wie er es mit den Funkfüchsen gemacht hat. Ich fahre sofort zu ihm und dann sollst du mal sehen, was los ist. Bömmel ruft nun sofort Bohne und Michael und verabredet sich mit ihnen vor dem Haus Stadtwaldstraße 14. Das ist die Adresse von Klaus Siegbert Steigerwald, wie Big Head eigentlich heißt. Als sie dort ankommen, sehen sie die Ente vor der Haustür stehen. Georg ist nicht zu sehen, doch da tut sich die Tür auf. Die Funkfüchse sehen Georg, der von Big Head und Herbert rechts und links festgehalten wird. Jetzt geben sie ihm einen gewaltigen Stoß und Georg fliegt im Bogen auf den Zufahrtsweg des Hauses. Hey! Los ab, sonst machen wir dir Beine. Rotznase. Heimzahlen werde ich's euch. Heimzahlen! Funkfüchse, das ist die Gelegenheit. Jetzt haben wir eine Redelaune. Ja. Nanu, Georg, ich dachte, du hättest eine Party. Claudia erzählte doch, dass du das Gras von Hanno bekommen hättest. Genau. Hat sich was mit Gras? Das war einfacher Tabak. Jetzt beginnt das Großreine machen. Ja, dann gehen wir doch zur Polizei und du gibst den Beamten hier diese Zigaretten. Das sind nämlich die von Heino. Wir haben sie vertauscht, während Claudia mit dir sprach. Was? Ihr habt mich so reingelegt? Na klar, wir wollten dich und deine Freunde doch heraushalten. Ihr habt ja auch kein Hasch geraucht, das wird euch helfen. Und jetzt haben wir die große Chance, die Bande hops zu nehmen. Es ist eine gewaltige Anstrengung, Georg davon zu überzeugen, dass er jetzt bei der Stange bleiben muss. Noch gäbe es für ihn den Weg zurück, sagen die Funkfüchse. Endlich haben sie Georg weichgeklopft. Da kommt auch die Polizei schon. Sie sehen das sich drehende Blaulicht. Das Martinshorn bleibt ausgeschaltet. Ah, endlich kommt die Polizei. Wir haben sie gerufen. Dies ist Georg Rall. Er hat von Heino Kugler Marihuana-Zigaretten bekommen. Die stammen von Herrn Steigerwald. Ich bin Hauptkommissar Büsser. Mit einem eurer Väter habe ich ja schon gesprochen. Mit Herrn Dummer. Das war mein Vater. Ich bin Michael. Die drei anderen Funkfüchse sind hier. Claudia, Bohne und der da ist Bömmel. Fein, euch zu sehen. Ich dachte mir ja gleich, dass an der bühnenreifen Vorstellung von Steigerwald und Kugler etwas faul sein muss. Berichtet nun mal in Ruhe und der Reihe nach. Ihr habt also angerufen und gemeldet, dass ihr von Big Head alias Steigerwald Rauschgiftzigaretten bekommen habt. Wir nicht, aber Georg Rall. Hier sind die Zigaretten. Sie gehen jetzt mit mir, Georg, und sagen mir, wer Ihnen diese Packung verkauft hat. Ihr vier Füchse müsst draußen bleiben. Wer ist da? Hier Hauptkommissar Büsser, Rauschgiftdezernat. Bitte öffnen Sie. Bedauere, Herr Kommissar, ich kann Sie jetzt nicht hereinlassen. Tut mir leid. Mir auch, aber ich habe einen Hausdurchsuchungsbefehl. Machen Sie also auf. Herr Hauptkommissar, hinten im Garten, da will einer auskneifen. Als sich die Terrassentür auftut, rennt der schnelle Bohne mit seiner Handgurke dorthin. Der lederne Herbert huscht ins Freie. Er führt ein Mädchen, das stark schwankt, zu seinem schweren Motorrad. Halt! Stehen bleiben! Ihr bleibt hier, bis die Polizei kommt! Was denn los? Ach, ist mir schwindelig. Mein süßer kleiner Herbert. Mensch, Puppe, fall nicht vom Stängel. Komm, wir müssen abhauen. Hau ab, sonst fahre ich dich über den Haufen. Tatsächlich kickt Herbert das Motorrad an und will in einer scharfen Kurve auf Bohne zufahren. Da fällt das Mädchen herunter und reißt das Motorrad mit sich um. Fluchend stürzt sich der lederne Herbert auf Bohne. Und der benutzt einen gekonnten Judo-Griff und Herbert fällt stöhnend zu Boden. Schon kommen der Hauptkommissar und sein Begleiter um die Ecke gestürmt. Sie sind festgenommen. Wegen Verstoßes gegen das Rauschmittelgesetz, Herr Steigerwald. Und Sie kommen mit, beide. Ich will nicht mit. Ich will ins Bett. Ein weiterer Polizeiwagen wird angefordert, um den Dealer, den ledernen Herbert und seine rauschgiftsüchtige Freundin aufs Präsidium zu bringen. Der Hauptkommissar bringt die Funkfüchse inzwischen in die Papageiensiedlung. Denn über all den Ereignissen ist es schon nach 10 geworden. Und die Funkfüchse hatten doch versprochen, pünktlich zu Hause zu sein. Mein Name ist Büsche. Ich habe nur die vier Funkfüchse heil und gesund zurückgebracht. Sie haben der Polizei prima geholfen und nichts getan, was irgendwie gefährlich hätte ausgehen können. Mir schwant Unheil. Bömmels Vater und Michaels Eltern sitzen schon bei uns und wir denken darüber nach, was ihr nun wohl wieder angestellt habt. Ihre Kinder und deren Freunde haben uns die Festnahme der Haschischbande ermöglicht und auch die Beweise geliefert, die die Bande wohl für lange Zeit hinter schwedische Gardinen bringen wird. Gute Nacht, Herr Becker. Gute Nacht, Funkfüchse. Kommt rein. Funkfüchse lassen einfach das Jagen nicht. Ich denke, Taschengeldentzug für eine Woche wird ausreichen, euch für die Zukunft zur Ordnung zu rufen. Das halte ich für ein Fehlurteil. Morgen 16 Uhr im Präsidium. Ihr müsst auch noch das Protokoll unterschreiben. Okay. Gut. Es wird noch eine lange Nacht, denn die vier Freunde müssen ihren Eltern genau berichten, was alles in den letzten Tagen passiert ist. Am nächsten Nachmittag schauen Claudia, Bohne, Michael und Bömmel im Krankenhaus nach Sigi Brückner, der nur ganz kurz Besuch haben darf. Er bedankt sich, dass den Rauschgifthändlern das Handwerk gelegt worden ist und bewundert den Mut der Funkfüchse. Das Protokoll im Präsidium ist dann schnell unterschrieben und die Füchse haben das Gefühl, dass sie sich wieder einmal eine riesige Portion Eis verdient haben.